أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين السلام عليكم Diese Dua und die folgenden Duas werden aus der Sunna überliefert. In der Sunna überliefert, also der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat diese Duas selber gesprochen oder seinen Gefährten gelehrt. Diese Dua hier wird in Sahih al-Bukhari überliefert und bedeutet so viel wie O Allah, Allahumma bedeutet O Allah, faqihni, gewähre mir fiqh, also Verständnis für Din in der Religion. Und fiqh, besonders in der Zeit der Gefährten von Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam, hieß nicht nur Informationen oder das Wissen über das Regelwerk der Religion, also wie man Wudu macht und wie man Zakat bezahlt und all diese Regeln, die wir heute meistens darunter verstehen, wenn jemand das Wort Fiqh sagt, sondern Fiqh bedeutet tiefes Verständnis von etwas zu haben, über die Rituale hinaus, ein nochmal tiefes Empfinden der Weisheit zu haben, ein tiefes Verständnis zu haben, nicht nur Informationen, nicht nur Einzelheiten, nicht nur Details Bescheid wissen, sondern auch wirklich wissen, warum ist das alles, wo ist der Zusammenhang, was ist die Weisheit dahinter. Denn ansonsten kann auch, wie im Koran auch schon beschrieben wurde, ein Esel auf seinem Rücken viele Bücher tragen. Wenn das aber an seinem Benehmen nichts ändert, dann hat er wirklich kein Verständnis davon gehabt. Deswegen bitten wir Allah um Verständnis in der Religion. Wir haben im Koran auch schon gelesen, das ist denn der, der tot ist, genau wie derjenige, dem wir Leben gegeben haben. Und da hatten wir in Tafsir auch schon gelesen, dass derjenige, dem Allah Leben gibt, das ist somit gemeint, dass jemand die Religion, die Erkenntnis über Allah und seine Religion gewinnt und dadurch lebendig wird, nämlich sein Herz lebendig wird. Denn jemand, der ohne das Wissen über Allah lebt, ohne Verständnis von Allahs Religion lebt, der lebt wie ein Tier, er tut dasselbe wie ein Tier tut und deswegen beschreibt Allah ihn als jemand, der ein totes Herz besitzt. Deswegen Allah möge uns Verständnis von der Religion geben, ein solches tiefes Verständnis, was uns bis Innerste reinigt und unser Innerstes auch verändert, so verändert, dass Allah mit uns zufrieden ist. In einem anderen Hadith haben wir auch schon gelernt, dass für denjenigen, für den Allah Gutes will, dem gibt er Verständnis von der Religion. Das heißt also, wir bitten hier Allah um Verständnis und somit auch, dass Allah für uns Gutes will. Denn nur denen, für die Allah Gutes will, gewährt er Verständnis von der Religion.